Nächtlicher Spuk beim Tennis. Beim Hammergut-Tennis auf einer Anhöhe jenseits des Schwarzbaches stand einst die alte Brandruine des sogenannten Hasengutes. Hier führte der Bergmannssteig nach Elterlein hinüber. Als die Besitzerin des Gutes, die Hasengutkette, gestorben war, ging ihr Geist nachts in den Gemäuern um. Einmal kam ein Bergmann von seiner Schicht und musste an der Ruine vorbei. Da es Nacht und er allein war, wollte ihm das Gruseln ankommen. Doch er sprach sich Silbermut zu. Und um zu zeigen, dass er sich nicht fürchtete, rief er in das Gemäuer: Hasengutgettel, lebst du noch? In demselben Augenblick aber fühlte er, wie ihm etwas auf den Rücken sprang und sich an Schultern und Waden festklammerte. Zu Tode erschrocken rannte er bis zu seinem Haus, pochte an die Türe und brach zusammen. Als ihn seine Frau in die Schlafkammer führte, konnte er nur noch stockend erzählen, was geschehen war. Am anderen Morgen war der Bergmann gestorben.